Dies sind unsere Schlagzeilen. Vandalismus am Sportplatz Lemke, Eisbahn schließt Sonntag und VC Damen verliert erneut. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Am Mikrofon Philipp Moritz. Der Sportplatz in Lemke ist erneut Opfer von Vandalismus geworden. Der Schaden in Höhe von 1000 Euro muss für eine Neuanschaffung der Tornetze und für Instandhaltungsarbeiten vom Verein gezahlt werden. Der Schaden ist nicht durch eine Versicherung abgedeckt. Das Geld war für die Jugendarbeit vorgesehen. Der Vorstand des TSV Lemke ruft nun Zeugen auf, sich zu melden. Die Eisbahn auf dem Nienburger Kirchplatz schließt am kommenden Sonntag. Diese befindet sich dort seit Mitte Dezember zum ersten Mal. Mit dem bisherigen Verlauf zeigt sich Betreiber Marek Gewiatz nicht zufrieden. Der große Zulauf zur Eisbahn habe gefehlt. Schuld dabei sei nicht das warme Wetter. Wetter ist nicht das Problem, weil es letzte paar Tagen, sogar Wochen, war richtig optimal, war Minusgrad, manchmal geschneit und es war angenehm einfach. Ich glaube, das hat damit zu tun, dass die Zeiten ändern sich. Also die Leute wollen lieber zu Hause bleiben, im Warmen und außen funktioniert nicht so prall. Da sieht man auch bei Sportvereinen. Der Schulausschuss tagt morgen im Rathaus Nienburg. Die öffentliche Sitzung findet von 17 bis 18.30 Uhr statt. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem der Sachstand zur Flüchtlingssituation an Nienburger Schulen und die Übernahme der Schulträgerschaft für städtische Sekundarschulen durch den Landkreis Nienburg. Eine Einwohnerfragestunde wird ebenfalls stattfinden. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. Die Volleyballdamen des VC Nienburg kassieren am Sonntag die vierte Heimpleite in Folge. Gegen Bad Lahr stand es nach 4 Sätzen 1:3 aus Nienburger Sicht. Dabei begann alles so gut. Der erste Satz wurde gewonnen und auch ein guter Start in den zweiten Satz gelang. Doch dann riss der Faden. Warum, weiß auch Libero Nicole Dierks nicht. Ich kann es nicht sagen. Wir haben dann plötzlich, wenn die Annahme kam, lief es vorne nicht. Wenn es vorne lief, dann lief es hinten nicht. Es war so traurig, weil die Stimmung war gut. Also die Stimmung war von Anfang an gut. Wir hatten alle Lust. Ja, ich kann es gar nicht sagen. Der Rückstand auf den 7. Tabellenplatz beträgt weiterhin 5 Punkte. Nienburg ist derzeit 8. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.